Siebentes Buch, Teil 1 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nachdem Gylippos und Python ihre Schiffe ausgebessert hatten, segelten sie von Tarent nach Lokri, Epizephyrii, herüber, und da ihnen nun zuverlässige Kunde geworden war, dass Syrakus noch nicht ganz eingeschlossen, sondern es noch möglich sei, wenn man mit einem Heere in die Gegend von Epipolä rückte, sich in die Stadt zu werfen, so beratschlagten sie, ob sie, Sizilien rechts behaltend, mit der Flotte sich durchschlagen und das Einlaufen erzwingen, oder zuerst links nach Himera schiffen, die dortigen Einwohner und andere Heeresmacht, so viel sie für sich gewinnen könnten, an sich ziehen und zu Lande den Zug unternehmen sollten. Sie beschlossen, in der Richtung von Himera zu segeln, zumal da die vier attischen Schiffe noch nicht bei Regium erschienen waren, welche jedoch Nicias abgeschickt hatte, auf die Nachricht, dass jene sich in Lokri befänden. Indessen entgingen sie diesem Beobachtungsgeschwader noch zu rechter Zeit und durchschifften die Meerenge, und nachdem sie bei Regium und Messana angelegt, gelangten sie nach Himera. Während ihres Aufenthalts daselbst bewogen sie die Himeräer, an dem Kriege teilzunehmen und nicht allein selbst mitzuziehen, sondern auch den Seeleuten von ihren Schiffen, die keine Waffen hatten, solche zu liefern, denn sie hatten die Flotte bei Himera ans Land gezogen. Sie schickten auch zu den Selinuntiern und forderten sie auf, mit gesamter Heeresmacht ihnen an einem bestimmten Ort entgegenzukommen. Es versprachen auch die von Gela, ihnen eine jedoch nicht bedeutende Mannschaft zu senden, ebenso einige Sikuler, welche jetzt weit mehr bereit waren, sich mit Eifer an sie anzuschließen, da seit kurzem Archonidas gestorben war, welcher Fürst einiger sizilischen Staaten in dieser Gegend und nicht ohne Macht und ein Freund der Athener gewesen war. Auch ließ die Ankunft des Gylippos auf eifrige Teilnahme der Lacedämonier schließen. Gylippos trat nun den Zug nach Syrakus an, mit etwa 700 seiner bewaffneten Matrosen und Schiffssoldaten, schweren und leichten Truppen von Himera, zusammen 1000 Mann und 100 Reitern von da und einigem leichten Fußvolk und Reitern von Selinus, weniger Mannschaft aus Gela und im Ganzen gegen 1000 Sikulern. Die in Leukas befindlichen Korinther beeilten sich möglichst von da mit den übrigen Schiffen nachzukommen. Gongylos, einer der korinthischen Befehlshaber, der mit einem einzelnen Schiffe zuerst in die See gegangen war, kam zuerst kurze Zeit vor Gylippos nach Syrakus. Er traf die Einwohner, wie sie eben im Begriffe waren, wegen der Mittel, wie sie des Krieges loswerden könnten, eine Volksversammlung zu veranstalten. Er verhinderte dies und ermutigte sie durch die Versicherung, dass außer der übrigen im Anzuge befindlichen Flotte auch Gylippos, des Kleandridas Sohn, als Befehlshaber von den Lacedämoniern abgesandt ankommen werde. Die Syrakusier fassten nun wieder Vertrauen und rückten sogleich aus, um mit gesamter Heeresmacht dem Gylippos entgegenzuziehen, denn sie vernahmen, dass er bereits in der Nähe sei. Dieser hatte im Vorbeigehen Jägä, eine sizilische Festung, genommen, rückte in schlagfertiger Stellung heran, gelangte nach Epipolä, Er stieg den Euryelos von der Seite, wo früher auch die Athener eingedrungen waren, und rückte nebst den Syrakusiern gegen die Belagerungswerke der Athener an. Er war gerade zu der Zeit angekommen, wo die Athener die Doppelmauer zum großen Hafen auf eine Strecke von 7 bis 8 Stadien bereits vollendet hatten, wozu nur noch ein kleines Stück am Meere fehlte, woran sie eben bauten. Für den andern Teil der Ringmauer gegen den Trogilischen Hafen am jenseitigen Meere waren die Steine bereits meist herbeigeführt und wurden teils halb, teils ganz bearbeitet zurückgelassen. So groß war die Gefahr, von welcher Syrakus bedroht war. Die Athener gerieten nun zwar, als Gylippos und die Syrakusier plötzlich auf sie anrückten, anfänglich in Bestürzung, doch stellten sie sich in Schlachtordnung. Er machte, als er nahe herangerückt war, Halt und ließ ihnen durch einen abgeschickten Herold sagen, wofern sie binnen 5 Tagen Sizilien räumen wollten, wobei sie ihr Eigentum mit sich nehmen könnten, so würde er bereit sein, einen Stillstandsvertrag mit ihnen einzugehen. Sie aber verachteten solches und entließen den Herold ohne Antwort. Hierauf rüsteten sie sich gegenseitig, um ein Treffen zu liefern. Als aber Gylippos sah, dass die Syrakusier in Verwirrung gerieten und nicht leicht in Ordnung zu bringen waren, so führte er sein Heer auf einen geräumigeren Standort rückwärts. Nisias aber ließ die Athener jenen nicht nachrücken, sondern hielt sich bei seinen Verschanzungen ruhig. Als nun Gylippos merkte, dass diese nicht heranzogen, so führte er das Heer auf die Anhöhe, welche die Temenitische heißt, und lagerte daselbst die Nacht hindurch. Am folgenden Tage ließ er den größten Teil des Heeres gegen die Verschanzungen der Athener ausrücken und stellte denselben in Schlachtordnung, damit diese nicht anderswohin Truppen zur Hilfe absenden könnten. Einen Teil schickte er auch gegen den festen Posten von Labdalum, erstürmte denselben und ließ alles, was er dort gefangen nahm, niedermachen. Die Athener konnten nämlich auf diesen Punkt nicht hinsehen. An demselben Tage wurde auch ein athenisches Kriegsschiff, das im Hafen vor Anker lag, von den Syrakusiern genommen. Hierauf errichteten die Syrakusier und deren Verbündete unmittelbar von der Stadt an gegen die Landseite in der Richtung von jener Quermauer durch Epipolae eine einfache Mauer, damit die Athener, wenn sie dies nicht verhindern könnten, nicht mehr imstande wären, sie ganz einzuschließen. Die Athener waren nach Vollendung der Mauer gegen das Meer hin schon weiter hinaufgerückt, und da die athenischen Werke auf einer Seite noch schwach waren, so brach Gylippos in der Nacht mit seinem Heere auf und rückte gegen diesen Punkt an. Die Athener aber, welche gerade auswärts die Nacht hindurch sich gelagert hatten, bemerkten es und stellten sich ihm entgegen. Als er dies gewahr wurde, führte er die Seinigen eilig zurück. Die Athener erhöhten nun auf diesem Punkte ihre Ringmauer und hielten dort selbst Wache, auch bestimmten sie sodann den übrigen Kampfgenossen, wo jede Abteilung längs den andern Teilen ihrer Belagerungswerke den Wachdienst tun sollte. Nisias fand nun für gut, das sogenannte Plemmyrium zu befestigen. Dieses ist ein Vorgebirge gegenüber von der Stadt, welches über den großen Hafen hinausragt und die Mündung desselben verengt. Seine Befestigung schien ihm ihm, die Zufuhr der Bedürfnisse zu erleichtern, denn so, dachte er, würden sie in kleinerer Entfernung von dem Hafenplatze der Syrakusier sich gegen diese vor Anker legen und nicht, wie bisher, aus einer entlegenen Bucht des Hafens ihre Bewegungen gegen den Feind machen müssen, wenn man mit der Seemacht sie beunruhigen wollte. Er richtete auch bereits seine Gedanken mehr auf den Seekrieg, weil er sah, dass die Unternehmungen zu Lande seit der Ankunft des Gylippos weniger Erfolg versprachen. Er brachte also sein Heer und seine Schiffe dorthin und errichtete 3 Verschanzungen. Daselbst wurden auch die meisten Feldgerätschaften niedergelegt und sowohl die großen Schiffe als die Schnellsegler legten sich in der Nähe vor Anker. Jedoch war die Folge davon, dass jetzt zuerst die Lage der Schiffsmannschaft sich bedeutend verschlimmerte, denn da sie wenig Wasser und dasselbe nicht in der Nähe hatten, so wurden die Schiffsleute, so oft sie darauf und zum Holz sammeln auszogen, von der syrakusischen Reiterei, welche des platten Landes Meister war, in großer Zahl niedergemacht. Denn den dritten Teil ihrer Reiterei hatten die Syrakusier wegen der Besatzung von Plemmyrium, um den Ausfällen und Verwüstungen derselben zu begegnen, bei Polichne am Olympium aufgestellt. Nicias erfuhr auch, dass die übrigen Schiffe der Korinther im Anzuge seien. Er sandte also 20 Schiffe als Vorhut aus, mit dem Auftrage, denselben in der Gegend von Lokri und Regium und bei den Landungsplätzen Siziliens aufzulauern. Gylippos war nicht allein damit beschäftigt, die Mauer durch Epipolä aufzuführen, wozu er die Steine nahm, welche die Athener vorher für sich dorthin beigeführt hatten, sondern er führte auch jeden Tag die Syrakusier und deren Verbündete vor die Festungswerke in Schlachtordnung heraus, und die Athener stellten sich ihm gerüstet entgegen. Als er nun einmal die Gelegenheit für sich günstig glaubte, so begann er den Angriff. Sie wurden also handgemein und kämpften zwischen den Mauern, wo die Syrakusier von ihrer Reiterei keinen Gebrauch machen konnten. Die Syrakusier also und ihre Verbündeten wurden zurückgeworfen, und nachdem ihre Toten ihnen unter dem Schutze eines Stillstandes zurückgegeben waren, errichteten die Athener ein Siegeszeichen. Da hielt Gylippos eine Heeresversammlung und erklärte, die Schuld des Misslingens liege nicht an ihnen, sondern an ihm, denn durch die zwischen den Mauern zu sehr eingeengte Stellung habe er es ihnen unmöglich gemacht, ihre Reiterei und Bogenschützen zu benutzen. Nun wolle er sie noch einmal gegen den Feind führen. Sie sollten sich überzeugt halten, dass sie an Kriegsmitteln dem Feinde nicht nachstehen werden. Was aber den Mut betreffe, so wäre es ja unerträglich, wenn sie als Peloponnes und Dorier sich nicht stark genug achteten, diese Ionier, Inselbewohner und zusammengelaufenen Menschen zu schlagen und aus ihrem Lande zu jagen. Hierauf führte er sie, als sich ein günstiger Augenblick darbot, wieder gegen den Feind. Nicias aber und die Athener glaubten, wenn auch jene die Schlacht nicht anböten, doch dem Mauerbau derselben neben dem ihrigen nicht untätig zusehen zu dürfen. Denn beinahe war die Verschanzung der Syrakusier bereits über die Werke der Athener hinausgeführt, und wenn sie weiter vorrückte, so gewannen dadurch die Syrakusier gleichen Vorteil, sie mochten fechten, fechtend beständig siegen oder sich in gar kein Gefecht einlassen. Jene rückten also auch den Syrakusiern entgegen. Gylippos führte sein schweres Fußvolk weiter über die Verschanzungen hinaus als das erste Mal und begann das Handgemenge. Die Reiter und Lanzenträger aber stellte er den Athenern in die Flanke gegen das freie Feld zu, wo die Arbeiten beider an ihren Mauern aufhörten. Die Reiter warfen sich nun auf den linken Flügel der Athener, der ihnen entgegenstand, und trieben ihn zurück, und aus dieser Ursache wurde auch das übrige Heer von den Syrakusiern geschlagen und in eiliger Flucht in seine Verschanzungen zurückgeworfen. Jene benutzten nun in der folgenden Nacht schnell diesen Vorteil und führten ihre Gegenwerke weiter und über die Athenischen hinaus, so daß sie nicht mehr von denselben gehindert werden konnten und es jenen auch für den Fall eines Sieges ganz unmöglich war, sie weiter einzuschließen. Hierauf liefen die 12 übrigen korinthischen, ambraciotischen und leukadischen Schiffe ein, welche von dem athenischen ihnen auflauernden Geschwader nicht bemerkt worden waren, unter Anführung des Korinthers Erasinides. Diese halfen den Syrakusiern ihre Werke bis zur Quermauer vollenden. Gylippos reiste in andern Teilen Siziliens umher, um See- und Landtruppen zusammenzubringen und diejenigen Städte, welche bisher noch keine Lust zum Kriege gehabt oder sich demselben ganz entzogen hatten, zur Teilnahme zu bewegen. Andere Abgeordnete der Syrakusier und Korinther wurden nach Lazedämon und Korinth gesendet, damit, weil auch die Athener die Absendung frischer Truppen begehrt hätten, noch weitere Heeresmacht herübergeschafft wurde, auf welche Art es tunlich wäre, auf Lastschiffen oder Kriegsfahrzeugen oder auf irgendeine andere Weise. Die Syrakusier bemannten jetzt ihre Flotte, um auch mit dieser einen Angriffsversuch zu wagen und machten auch sonst große Anstrengungen. Als Nicias dieses erfuhr und sah, wie die Macht der Feinde mit jedem Tage zunahm und die Lage der seinigen immer bedenklicher wurde, so schickte auch er eine Botschaft nach Athen, und da er auch sonst jeden Vorfall zu berichten pflegte, so tat er dies jetzt umso mehr, da er sich in Gefahr glaubte und sich für verloren achtete, wenn man nicht entweder sein Heer auf das Schleunigste zurückholte oder ihm eine nicht unbedeutende Verstärkung senden würde. Weil er aber befürchtete, dass die Abgesandten entweder wegen mangelhaften Vortrags oder aus falschen Ansichten oder weil sie dem Volke zugunsten sprechen wollten, nicht den wahren Bestand der Dinge berichten möchten, so schrieb er einen Brief in der Überzeugung, dass die Athener so am besten seine Meinung, ohne dass etwas davon durch den Boten entstellt wurde, erfahren und durch die Wahrheit in ihren Beratungen sich leiten lassen würden. Die Abgeordneten reisten nun hin und überbrachten den Brief und alle Nachrichten, die sie mitteilen sollten. Nicias aber war in seinem Lager auf seiner Hut und hielt sich mehr, als dass er in freiwillige Kämpfe sich einließ. Gegen das Ende desselben Sommers zog auch Euetion, Feldherr der Athener, nebst Perdikas und einer großen Anzahl von Thrasiern gegen Amphipolis, konnte jedoch die Stadt nicht erobern. Indes lief er mit seinen 3 Rudern in den Strymon ein, brachte sie in die Krümmungen des Flusses und sperrte die Stadt von der Stromseite, indem er Himeräum zu seinem Waffenplatze machte. Damit endete der Sommer. Im folgenden Winter kamen die Abgeordneten des Nicias nach Athen und meldeten, was ihnen mündlich zu sagen aufgetragen war, und beantworteten die an sie gemachten Fragen. Auch übergaben sie den Brief, Der Staatsschreiber trat nun auf die Bühne und las das Schreiben, das folgenden Inhalts war: Die frühern Vorfälle kennt ihr, athenische Männer, aus vielen andern Briefen. Nun ist es Zeit, dass ihr ebenso unsere gegenwärtige Lage erfahret und euch darüber beratet. Nachdem wir in den meisten Gefechten über die Syrakusier, gegen die wir ausgesandt worden, Vorteile erfochten und die festen Werke, in welchen wir jetzt stehen, angelegt hatten, kam Gylippos der Lazedämonier mit Kriegsmacht aus dem Peloponnese und aus einigen sizilischen Städten an. In dem ersten Gefechte wurde er von uns geschlagen. Am folgenden Tage aber wurden wir durch seine zahlreichen Reiter und Lanzenträger überwältigt und mussten uns in unsere Verschanzungen zurückziehen. Nun haben wir die Anlegung von Belagerungswerken wegen der Überzahl der Feinde aufgegeben und verhalten uns ruhig, denn wir könnten doch nicht unsere gesamte Heeresmacht dazu verwenden, da die Bewachung unserer Werke einen Teil des schweren Fußvolks hinwegnimmt. Sie haben eine einfache Mauer gegen die unsrige errichtet, so dass es nicht mehr möglich ist, die Stadt ganz einzuschließen, wenn man nicht diese Nebenmauer durch den Angriff mit einem zahlreichen Heere erobert. Wie wir andere zu belagern meinten, sind nun in dem Falle eher selbst von ihnen, wenigstens von der Landseite, belagert zu werden, denn wegen ihrer Reiterei können wir uns nicht weit in das Land hinauswagen. Sie haben auch nach dem Peloponnese geschickt, um weitere Kriegsmacht herbeizurufen, und Gylippos hat sich an die sizilischen Städte gewendet, um einige, die sich jetzt ruhig verhalten, zu überreden, an dem Kriege teilzunehmen und um von andern womöglich Landtruppen und Hilfsmittel zum Seekriege mitzubringen. Denn sie haben, wie ich vernehme, im Sinne nicht allein mit dem Landheere, sondern auch zur See mit der Flotte einen Versuch gegen unsere Verschanzungen zu machen, und niemand von euch möge es auffallend finden, dass es auch zur See geschehen soll. Denn auch jene sind davon unterrichtet, dass, so blühend auch der Zustand unserer Flotte wegen der Trockenheit der Schiffe und der Gesundheit der Mannschaft früher war, jetzt unsere Schiffe wegen langen Aufenthalts auf dem Meere von der Nässe angegriffen sind und die Bemannung in schlechtem Zustande ist. Denn wir können unsere Schiffe nicht an den Strand ziehen und auslüften lassen, weil die feindlichen Schiffe, die uns an Zahl gewachsen und sogar überlegen sind, uns stets einen Angriff fürchten lassen. Auch ist es offenbar, dass sie einen solchen Versuch machen wollen, denn sie sind in der Lage, uns anzugreifen. Auch haben sie mehr Gelegenheit, ihre Fahrzeuge auszutrocknen, weil sie nicht immer vor Anker liegen müssen, um andere zu beobachten. Ende von siebentes Buch, Teil 1.